wünschte der Moment verstreicht. Blitzschnell, weil nichts dem Ekel deines Körpers gleicht. Im letzten klar, du bist seit Jahren schon besiegt.